Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Wie überraschend. Und mit dem Martin. Hallo. Ja, Folge 270. Ich leite gleich unzeremoniell zum Zahlenfakt über, weil der liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Genau, ist ja auch schon angekündigt worden. Wir haben jetzt eineinhalb Wochen vor der US-Präsidentenwahl und ich habe aus diesem Grund die 270 rausgepickt. Mhm. Also eigentlich, weil heute die Folge 270 ist. 270, hatte ich ja schon erwähnt, ist die Zahl der Electoral Votes, die man haben muss, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Ja. In Amerika. Und es gibt da auch eine Webseite, 270towin.com heißt die. Da kann man sich selber eine Map zusammenstellen. Hm. Also ein bisschen rumklicken und gucken, was passiert denn so, wenn bestimmte Staaten an bestimmte Kandidaten gehen. Also Amerika hat ja ein sehr interessantes Wahlsystem, Mehrheitswahlsystem, aber es gewinnt nicht einfach der die meisten Stimmen bekommt, sondern das gilt pro Staat. Ja. Das heißt, wenn Trump in Texas 51% hat und Hillary Clinton 49, gehen alle 38 Electoral Votes an Trump. Genau, und da kann man mal sich das ein bisschen angucken. Momentan haben wir eine interessante Situation, weil Utah im Spiel ist. Mhm. Utah ist ja einer der konservativsten Staaten, aber da leben auch ganz viele Mormonen und die mögen Trump nicht so gern. Und deswegen könnte es jetzt nach Jahrzehnten mal wieder zum ersten Mal dazu kommen, dass ein dritter Kandidat einen Staat gewinnt und damit auch Electoral Votes. Ja. Und da das System in Amerika so kompliziert ist, wenn die anderen beiden dann keine Mehrheit bekommen von 270 Stimmen, dann geht die Präsidentschaftskür ans Haus in Amerika, ins Repräsentantenhaus. Und die dürfen dann aus den Top 3 Kandidaten den Sieger küren. Die dürften also dann Evan McMullen, der diese 6 Electoral Votes aus Utah gewinnen könnte, dann zum Präsidenten machen. Wie ist das eigentlich? Wählt das alte oder das neue Haus dann den Präsidenten? Das. das doch, ich weiß es. Das, also sagen wir so, ich habe ein sehr starkes Indiz dafür. Nein, es wählt das alte Haus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das alte Haus wählt. Okay. Nächste Woche. Und irgendwas hat Joe Biden noch damit zu tun. Und der ist Vizepräsident. Der ist. Ja. Der bricht aber die Mehrheit im Kongress, deswegen bin ich jetzt ganz verrückt. Genau. Gut, nächstes Mal dann gegebenenfalls Errater, wie immer. Aber dieses Szenario ist übrigens sehr unwahrscheinlich und den kleinen Schlenker wollte ich noch machen zur Präsidentschaftswahl, denn ich verfolge Twitter sehr aufmerksam, weil ich auch immer die neuesten Wahlumfragen sehen möchte und gebe dann öfter mal Poll und Trump als Suchbegriff ein. Ja. Weil normalerweise steht dann da New Poll, Trump, bla bla bla, Clinton, bla bla bla. Mhm. Und es ist wirklich erstaunlich, weil geschätzte 80% aller Tweets komplette Desinformation sind. Natürlich. Also von gefakten Wahlumfragen zu ganz komischen Ausreden, warum diese eine Wahlumfrage jetzt gilt und die andere nicht, zu kompletten anderen Schwachsinn. Dann gab es so ein Meme, ja, die wenn nur Frauen wählen würden, dann würde Hillary Clinton fast alle Staaten gewinnen. Das stimmt. Und dann gab es das Meme, ja, die Trump-Wähler wollen jetzt das 19. Amendment kippen, nämlich das Frauenwahlrecht. Und das Witzige war, das haben halt zwei Leute als Witz getwittert. Und dann springen da 100 Leute drauf und berichten, ja, die Trump-Anhänger wollen das 19. Amendment killen. Ja. Und das ist jetzt mal, das habe ich jetzt mal aus Nettigkeit ein Blödsinn von der linken Seite zitiert. Natürlich von der rechten Seite gibt's noch wesentlich mehr Blödsinn im Netz. Und das Witzigste dran finde ich, wenn du 5 Sekunden Internetrecherche dahinter steckst, dann siehst du eigentlich, welche Tweets richtig sind und welche völliger Quatsch. Naja, wenn du halt so weit irgendwie in der Realität verankert bist, dass du noch Quellen einordnen kannst, noch. Ja. Das ist schon. Naja, gut, also ja. Donald Trump selber ist ja nicht sehr in der Realität verankert. Insofern eben. Kann man es. ja seinen Anhängern nicht wirklich übel nehmen. Mhm. Was man jedenfalls auch daraus ziehen kann, ist, traue nie einer einzigen Wahlumfrage, sondern schau dir immer alle Umfragen an und bilde da dann so ein Gesamtbild. Ja, vor allem ist es halt auch immer wichtig, was für eine Umfrage ist das und wie wurde die gemacht. Ich habe da irgendwie letztens auch einem Podcast zugehört. Ich glaube, das war bei BuzzFeed, dem politischen BuzzFeed Podcast Nobody Knows Anything heißt der, glaube ich. Da war einer von 538 auch zu Gast und dann haben sie ja drüber gesprochen, wie das so ist mit Polls und wie die heute gemacht werden. Und das ist halt einfach viel teurer geworden, Umfragen zu machen, weil Leute halt nicht mehr ins Telefon gehen. Und deswegen muss man halt viel mehr Leute abtelefonieren und deswegen gibt's halt auch viele Polls, die einfach nicht mehr so scientific, also wissenschaftlich gemacht werden. Dementsprechend sind die dann auch schlecht. Ja, und es gibt die unterschiedlichsten Methoden auch, wie man kann im Internet befragen, man kann Robocalls machen, also einfach bloß einen Computer jemanden anrufen lassen, man kann echte Interviews machen mit einer Person dahinter und das ergibt dann auch unterschiedliche Ergebnisse. Ja, das Problem ist allerdings auch, dass es viele Staaten gibt, in denen Robocalls mittlerweile verboten sind, das heißt, das darf man dann auch nicht mehr machen. Also ja, das ist irgendwie alles nicht so einfach. Also das ist alles sehr kompliziert und aber was ich sehr erschreckend finde, und das ist ja in Deutschland genauso, es werden auch von den Medien immer einzelne Umfragen zitiert und dann oft so, ja, laut der neuen Forsa-Umfrage ist jetzt Angela Merkel auf 78%. Ja. Und nächste Woche berichtet das gleiche Medium, ja, jetzt ist sie um 20% gesunken laut der GfK-Umfrage, die vielleicht eine völlig andere Methodik verwenden und gar nicht vergleichbar sind. Im Sinne. Also, ja, sehr seltsam. Nun gut, aber auch sehr lustig. In Texas ist es ja auch gerade knapp, was auch. Naja, knapp ist es noch nicht, aber es ist so knapp wie sonst nicht. Naja, es ist nicht so knapp, dass Hillary gewinnen könnte, aber Trump ist momentan halt nur um die 3-6% vorne und das ist sehr wenig für Texas. Ja. Es ist quasi, als hätte die SPD in Bayern 30%. Ja, wir hatten ja in Bayern schon mal so eine Situation, wo die CSU die absolute Mehrheit verloren hat. I know. Und dann hat die FDP dafür gesorgt, dass die CSU nächstes Mal wieder die absolute Mehrheit bekommt. Ja. Gut, aber wir wollen euch gar nicht weiter mit Politik nerven, weil jetzt kommen ja die... Jetzt nerven wir euch mit Apple. Genau, wir nerven euch mit Apple, wie wir das auch so im Sendetitel quasi schon versprechen. Apple hat uns gestern genervt und jetzt müssen wir euch nerven. Ach echt, fandest du das nervig? Also wir sprechen über das Apple-Event gestern, in dem es um die neuen Macs ging. So. Yes. Und eigentlich Tobi sonst nicht viel, ne? Ja, irgendwie, I don't know, ich fand es irgendwie, vielleicht war ich auch einfach müde oder genervt, aber es hatte nicht so, es lief nicht so. Tim ist nicht in seinen Flow gekommen. Federighi war irgendwie gehölzern. Phil Schiller war ein bisschen müd. I don't know. Ich fand es fast weniger nervig als die letzte Keynote, muss ich sagen. Ja, also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es nervig ist. Es war halt einfach substanziell nicht viel da, also gerade die erste halbe Stunde. Also ich fand es gut, dass sie aufgemacht haben mit dem Disability-Thema und dass sie da irgendwie diesen Spot gezeigt haben und dass ihnen das wichtig ist. Man merkt es ja manchmal nicht so sehr, wenn man sich so die Software-Updates anguckt, aber zumindest sich das auf die Fahne zu schreiben, halte ich für eine gute Sache. Aber dann war es irgendwie erstmal langweilig in Sachen hier übrigens der alte Scheiß nochmal und iPhone und Apple TV. Oh, Moment, Sie haben dann über ein Thema gesprochen, worüber Sie immer sprechen, nämlich die Adoption Rate von iOS. Und dass sie halt wieder unglaublich fantastisch ist. Und da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Es kam ja 10.1 raus. Glaube ich, vor ein paar Tagen. Und Aga wollte updaten, konnte aber nicht, weil, warum? Natürlich, ihr Restore nicht durchgelaufen war. Ihr iCloud Restore. Weil der halt einfach hängen bleibt. Ja. Und da mache ich mir schon große Sorgen, ob die Leute denn mit dem neuesten Betriebssystem in Zukunft rumrennen werden, wenn sie gar nicht checken, warum kann ich jetzt nicht mehr updaten. Ja. Vor allem, wenn es halt immer so Schmerzen sind, abzudaten wegen diesem Restore auch, weil der halt immer hängen bleibt. Also ich habe hier im Bekanntenkreis noch niemanden erlebt, der keine Probleme hatte damit. Ja gut, das war ja jetzt wegen einem neuen iPhone, weil eben aus dem Backup raus restored werden musste. Hm. Und da war es halt so, dass manche Apps einfach nicht geladen haben. Ja. Und wenn man die dann von Hand einstartet, danach ging's. Manchmal. Und zwar musste sie die dann auch von Hand auf ihren Bildschirm zusammenklauen und von Hand einstarten, um zu finden, ja, was da jetzt hängen geblieben ist. Nein. Interessanterweise, es gab auch ein Apple Watch Update. Ach. Und ja, das kam, ist irgendwie gestern Nacht bei mir aufgeschlagen. Okay. Und das ist durchgeflutscht wie noch kein anderes. Mhm. Ich hab's gar nicht. Das war jetzt auch nicht groß, aber das war super problemlos und ich habe die Apple Watch Updates schmerzhafter in Erinnerung. Mhm. Cool. Ja, aber die Adoption Rate war jetzt irgendwie auch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, krass, also das waren irgendwie 60% oder so, die schon auf iOS 10 sind. Und naja, also ich hätte jetzt schon mehr vermutet eigentlich nach einem Monat. Ja. Ich habe jetzt die Vergleichszahlen nicht im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber sich an der Stelle mit Android zu vergleichen, ist halt irgendwie auch langsam so ein bisschen alt. Weil, ja, ihr seid besser als The other guys. Die absolute Katastrophe. Das ist kein Benchmark. Ja, ja, und dann wie gesagt, nochmal iPhone und hey, guck mal, unsere Kunden machen ganz tolle Fotos mit Blur im Hintergrund. Das fand ich komisch. Das war so, hier, guck mal dieses tolle Foto an. Ja, 21, 22, 3 ja, und ja. Da weiß ich ja nicht, wie es dir ging, Martin, aber natürlich, nachdem dann das Update durchgelaufen war, bei Aga hat sie gleich versucht, Porträtfotos zu machen. Aber es war halt einfach zu dunkel. Ja. Der hat halt den Modus ausgeschaltet. Ja. Ja. Ja, das, also so abends in der Wohnung braucht man es nicht probieren, weil das braucht ordentlich Licht, ja. Mhm. Ja. Ja, aber das ging ja dann auch irgendwann vorbei und ich glaube, dann war Dirks Apple TV das nächste Thema, oder? Richtig, yes. Denn TV wird ja jetzt definiert durch Apps und es gibt jetzt schon nach einem Jahr 8000 Apps. Wow, ich bin so beeindruckt und 2000 davon sind Spiele, unfassbar viele Spiele, 2000 Stück. Ja, und 2000 eine Nacht, demnächst kommt Minecraft. Ja. Wahrscheinlich muss man das mit Sprache steuern. Bitte baue einen Grasblock. Jawohl. Auf D6. Ist es wenig, 8000. Und ich verstehe es, weil das Apple TV halt irgendwie so, es ist erstens nicht so einfach dafür zu entwickeln. Es ist nicht so einfach, Zeug dafür zu kaufen und zu finden. Es ist nicht so, nicht klar, ob man damit überhaupt richtig Geld verdienen kann. Das ist, glaube ich, für mich ist das das Hauptproblem an dieser Plattform. Ich kann damit kein Geld verdienen. Es ist so ein Ding, das muss ich noch oben mit reingeben, aber ich habe keine Möglichkeit, irgendwie diese Entwicklungskosten zu refinanzieren durch Verkäufe, weil es wird halt erwartet, dass es mit dabei ist. Ja, ich denke mal, du, wenn du was entwickelst, dann muss es halt irgendwas Apple TV only sein und dann hast du halt also ich die Frage, will ich für die Plattform was machen? Ich bin der Meinung, da hätten sie einen Pfand auflegen müssen, wie ich glaube damals beim iPhone. Ja, es gab sowas, ja. Aber ich glaube nicht, dass dieser Pfand beim iPhone irgendwie so wichtig war. Ja, beim iPhone war einfach das so schon interessant genug. Mhm. Aber also im Grunde hat Apple da zwei Möglichkeiten. Sie sagen, okay, das ist halt, bleibt halt unser Liebhaberprodukt und Netflix macht dann schon eine App oder was weiß ich, oder auch nicht. Oder HBO, keine Ahnung. Und der Rest interessiert uns nicht. Oder sie sagen, ja, wir versuchen das richtig zu pushen und pumpen da ein bisschen Geld rein, dass wir Ports bekommen von Spielen. Ja, oder sie machen halt irgendwie das Ökosystem nicht im Vornherein dadurch kaputt, dass sie sagen, das muss alles ein Gratis-Update sein, was du hier reinpusht, wenn du schon was hast. Ja, und ja. Also ja, da sind viele, viele Entscheidungen gelaufen, die es sehr suboptimal machen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie weit die Plattform mittlerweile verbreitet ist, weil das ist halt so der begrenzende Faktor für, du machst was Apple TV only. Ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt. So. Mhm. Aber ja, Minecraft kommt ja. Hier steht noch Twitter TV. Was hat es damit auf sich? ich habe das jetzt mal so genannt, Twitter hat ja auch eine Kurzpräsentation gehabt. Ja. War das wirklich Twitter? Das war doch irgendwie Random Sports Guy, oder? Das war Twitter. Das erklärt aber, warum so viel Tweets waren. Twitter. Ja. Das war der Herr Twitter. Fand ich unglaublich verstörend. Ich war sehr irgendwie doof. Weil ich kann da meinen Twitter-Stream so in einem Splitscreen neben dem Bild haben. Ja, genau, du kannst das Football-Spiel so klein machen, dass du nichts mehr erkennst und daneben hast du Twitter in einem zu kleinen Font-Size. Das du nicht lesen kannst. Nee, aber und, die Analysen, die auf Twitter stattfinden zu den Hammer. Ganz ehrlich, Second Screen, ja, gibt es, funktioniert. Klar, denn Fernsehen schauen und so dabei darüber twittern. Genau. Vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren hat man sich das genauso vorgestellt, wie sie es jetzt da umgesetzt haben, nämlich, dass da halt ein Splitscreen ist. Aber es ist ja genau das, was ich nicht will. Ja, das ist, als ob jemand sagt, okay, du nimmst die Marmelade aus deinem Kühlschrank, tust sie auf den toastest du. Wir bauen jetzt einen Kühlschrank, der auch Toaster integriert hat. Ja, ich glaube, das magische Wort ein Second Screen ist halt Second. Ja, und ich kann drauf gucken, wann ich will. Ich kann da auch gleich schreiben und muss nicht erst dann den zweiten Schritt machen. Ja, also sehr seltsam finde ich. Ja, Twitter will halt jetzt mit der Brechstange Live-Video in Twitter reintun, weil sie sehen oder denken, dass da die Kohle ist. Weil überall sonst haben sie die Kohle gesucht und nicht gefunden und jetzt denken sie, da ist sie bestimmt. Ich zitiere aus dem aktuellen SEC-Filing. Live-Streaming-Video instantly shows the value and power of Twitter. Well. Ja, traditionell. Traditionell, ja. Na gut, okay, das war Twitter. Ich hatte das echt nicht auf dem Plan. Ich hatte das nur unter so, jetzt kommt der Sports Guy und spricht über Sports-Sachen abgehakt, ja. Aber dass das Twitter war, Ich habe auch nicht ganz verstanden, woher kam jetzt das Video. Aus dem Netz. Ja, aber was ist das für ein... Aus dem Netz. Twitter macht irgendwie so Streaming. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe ja, ich habe jetzt total gerantet über diesen integrierten Second Screen, aber bei der ersten US-Debatte hatte ich das genauso an, nämlich in der Twitter-App oben die Debatte und drunter gleich die Tweets dazu und fand es gar nicht so schlecht. Aber ich setze mich da halt nicht vor den Fernseher. Um das noch kurz nochmal zu erläutern, Twitter hat sich ja die Rechte gesichert für Thursday Night Football. Das heißt, am Donnerstag kann man da immer Football-Games gucken. Ah ja. Kann man die kostenlos gucken? In voller Länge? Ja. Hammer. This week's game, Jaguars vs. Titans. Das ist erstaunlich. Also das ist erstaunlich, weil die NFL unglaublich teuer zum Anschauen ist. Also das ist, du kannst so unter 30 Euro im Monat kommst du nicht an NFL-Live-Spiele, die du gucken kannst. Und dass Twitter da jetzt was kostenlos machst, ja, abgefahren. Also ich sehe so ein bisschen den Untergang von Premiere in seinen Anfängen wieder. Zu viel Geld für Rechte gezahlt und dann ist zu wenig bei rumgekommen. Ach ja, ja. Also müssen wir mal gucken. Wir kommen ja nochmal später nochmal zu Twitter und dem Niedergang eben jenen. Lass uns erstmal noch bei Apple TV und dessen Niedergang bleiben. Ja, es gab ja eine neue App. Moment. Also sie haben dann gesagt, und jetzt kommt Apple TV TV. Ja, die TV-App. Ich zuerst, wow, keine Leaks. Und sie haben es jetzt doch geschafft, mit allen Fernsehsendern Verträge auszuhandeln. Und Apple TV ist jetzt endlich das, was sie eigentlich machen wollten. Und dann kam die Apple TV TV App. Und die ist halt das nicht. Die aggregiert halt einfach nur die Apps, die schon drauf sind. Punkt. Ja. Toll. Ich meine, es ist bestimmt irgendwie Convenience, wenn du deine, keine Ahnung, Netflix und Amazon und iTunes Libraries in einem Sack hast. Das meinetwegen, das ist ja schon schön. Aber so wir ersetzen jetzt das TV mit dem Apple TV, das war es nicht. Und mein größter Kritikpunkt am Apple TV ist halt so, es ersetzt überhaupt nichts. Du kannst es dir zu allem, was du eh schon an deinem Fernseher hängen hast, noch dazu tun und hast dann kannst dann meinetwegen ein Video von deinem iPad aufs Fernsehen tun. Oder kannst YouTube anschauen, wenn es dein Fernseher nicht eh schon kann. Aber das Apple TV, es gibt nichts, was du von deinem Fernseher abstöpseln kannst, wenn du ein Apple TV anstöpselst. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass das Apple TV halt, ja, genau, nichts besser kann als jetzt mein Laptop. Ja? Also auf dem Laptop habe ich Zugriff auf mehr Quellen von Fernsehen als auf meinem Apple TV. Und dann brauche ich nicht so ein geschlossenes System, wo ich dann an Apps hänge, die oder an dieser Apple TV TV App, wo ich halt nicht raus kann. Und wenn da jetzt die Quelle ist, die ich haben will, die nicht in dieser App drin ist, dann bin ich schon wieder der Gelackmeierte. Was ich halt an der Stelle wieder seltsam fand, ist, dass sie halt überhaupt nicht auf Homesharing eingegangen sind, was halt also für mich eins der Hauptanwendungsfälle ist für mein Apple TV. Mhm. Sprich, ich habe meine Serien und Filme in iTunes sowieso drin und dann will ich halt homesharen. Und wenn diese neue Apple TV TV-App Homesharing nicht unterstützt, dann bringt die mir halt reichlich wenig. Aber zumindest haben sie so das Handover erwähnt, dass die am Anfang hat sie gesagt, ja, da habe ich auf meinem iTunes auf meinem Rechner schon 20 Minuten geguckt und der erkennt, dass ich da schon geguckt habe und lässt mich da weiterschauen, wo ich war. Aber also, das betrifft halt wahrscheinlich nur iTunes Store-Käufe, würde ich mal vermuten. Ja, das ist das Nächste, dass du halt so alles, was du irgendwo anders her hast, nur ganz schwer in dieses Apple TV-Ökosystem reinbringst. Und das ist auch sieht auch weiter so aus, als wäre das so eher stiefmütterlich behandelt. Ja, also mal abwarten. Ich weiß gar nicht, wann soll das Ding eigentlich kommen? Das kommt Ende des Jahres und US-only erst. Ja. Insofern alles nicht so super interessant. Ja, das ist genauso interessant, wie dass Sie am Anfang erwähnt haben, dass in Japan jetzt Apple Pay, nein, Quatsch, öffentlicher Nahverkehr. Ja, das fand ich total interessant. Ja, genau, Apple Pay in Japan. Ja. Das ist cool. Genau. Ja, vor allem, wenn das ordentlich funktioniert und es geht mit der Apple Watch, dann ist die halt echt nützlich beim U-Bahn-Fahren, weil du gehst durch diese Absperrungen und hältst halt deine Karte oder dein Handy da auf einen Sensor und dann musst du nicht mal deine Karte oder dein Handy rausziehen, dann hältst du nur noch deine Uhr an den Sensor. Also das ist tatsächlich Convenience-Gewinn. Ja. Also zwar gemessen in schön, einstelligen wenn, Sekunden, aber trotzdem. Wenn das mal hier ankommt, aber wir sind wahrscheinlich eins der letzten Länder in Europa, wo sowas ankommt. Ja, wahrscheinlich hältst du dann deine Apple Watch hin und musst dann noch unterschreiben oder. Also ich würde fast sogar sagen, dass die Ladenschlussöffnungszeiten in Bayern vorher abgeschafft werden. Wir können ja wetten, ob man erst Marihuana legalisiert oder Apple Pay einführt. Nein. Wir wollen jetzt nicht politisch werden. Nachdem Apple TV abgehandelt war, ging es weiter mit dem, worauf wir alle gewartet hatten. Ja, die neuen Macs, die unfassbar vielen neuen Macs. Nämlich die neuen MacBooks. MacBook Pros. Yes. Richtig. Genau. Ja, das war's dann auch schon. Also das ist, glaube ich, so, dass man als erstes sagen muss, es gab ja durchaus die Erwartungshaltung bei vielen, dass irgendwie so alles mal refreshed wird. Wenn man sich so anguckt, was es momentan an CPUs gibt, dann war das sowieso so ein bisschen fragwürdig. Aber naja, also Apple guckt weiter irgendwie mit 4 Jahre alten Mac Pros durch die Gegend. Oder lüge ich jetzt? Nein. Sind fast 4, oder? Auf jeden Fall, ich glaube schon. Es wurde viel gesagt, wie wichtig ihnen der Mac ist. Und naja, also die MacBook Pros sind ein guter Schritt, aber der Rest ist halt so ein bisschen traurig. Ja, wir hatten uns gefreut, neue Macs. Vielleicht gibt's ja jetzt mal wieder was, mit dem man zocken kann. Also jetzt so zocken kann im Sinne von an der vordersten Front von diesen ganzen 3D-Orgien. An der hinteren Front würde mir reichen. Aber ich glaube, der Zug ist endgültig abgefahren. Ich glaube, das hat bei Apple auch keine Priorität mehr. So, also. Ja, also sagen wir so, mein aktueller Standard wäre Obduction läuft mit 20 FPS. Würde mir reichen. Ja, das ich hab gelesen, auf Sierra soll das wohl alles besser werden. Du musst einfach Windows booten auf deinen Mac, dann läuft OpenTouch mit 20 FPS. Besser ist aber immer noch sehr schlecht. Ja. Also zumindest in der aktuellen Version, sie arbeiten ja noch dran. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe heute eine Einladung bekommen zu dem VR-Ding, sie. Mhm, ja, genau. Muss ich mir mal noch aussuchen und runterladen. Das wollte ich eigentlich vor der Sendung machen, aber habe es jetzt vergessen. Naja, nächste Woche dann. Gut, die MacBook Pros wurden vorgestellt, wie erwartet. Es gibt sie in drei Ausführungen. Nämlich das 13er ohne alles im Prinzip, also ohne die neuen Sachen. Und dann das 13er und das 15er jeweils mit dem, wie schon berichteten, Touchbar. Der jetzt Touchbar heißt. Und nicht Magic Toolbar und, oder sonst wie. Und Touch ID. Yes. Und Apple Pay. Ja, ja. Na gut, Apple Pay hängt ja an Touch ID quasi mit dran. Genau. Wollen wir mal ganz kurz so die anderen kleineren Sachen abhandeln? Ja. Bigger Trackpad. Die kleineren Sachen wie das riesige Trackpad, das ich ziemlich großartig finde. Riesige Trackpad. Ich finde das aktuelle eigentlich riesig genug. War mir aber nie zu klein. Wenn es noch ein bisschen riesiger geht, mir ist das eigentlich wurscht. Solange die versehentlichen Input gut rausfiltern können und das scheint, da haben sie ja gezeigt, dass sie das ganz gut können, finde ich das okay, aber nicht super. Also ich habe halt jetzt so den Unterschied zwischen dem Magic Trackpad und dem neuen Magic Trackpad irgendwie im Kopf und damit das merkt man schon sehr. Es fühlt sich einfach luxuriös, viel platzig an und das ist auf einem Notebook, glaube ich, auch ganz cool dann. Ja, also keine Ahnung, ob das ein Problem ist, aber du hast da keinen Platz mehr, um deinen Finger normal irgendwo auf ein Nicht-Trackpad Area hinzulegen. Danke an Dom für diesen Danke an Dom und einen großen Daumen an Dom. Genau. Der jetzt keinen Platz mehr hat. Ja. Ich habe festgestellt, das mache ich gar nicht. Also ich weiß es gar nicht. Ich habe nie drauf geachtet. Ich hovere im Zweifel. Oder ich könnte dazu nichts sagen. Bewege meine Hände weg. Aber gut. Das ist so ein Ding. Dann haben wir noch Butterfly Keyboard auf der Liste. Das ist ja irgendwie denn die zweite Generation Butterfly, die irgendwie besser ist als die erste Generation. Weil ja, wird aber sicher eine Umstellung sein. Ich habe zu wenig Zeit mit einem Butterfly Keyboard verbracht, um zu sagen, ob mich das langfristig stört. Ich fand es jetzt im ersten Eindruck nicht so schön, weil der Hub halt nicht mehr so toll ist. Ja. Wie bei den alten Keyboards. Aber es kann gut sein, dass man sich dran gewöhnt. Ich wollte es jetzt bloß auch nochmal erwähnen, weil das ist, ja, das könnte ja manche Leute stören oder auch nicht stören. Ja. Ja, wie gesagt, Sprecher sind in der zweiten Generation haben sie wohl zumindest den gefühlten Hub verbessert. mal sehen, wie das dann tatsächlich sich anfühlt. Die Lautsprecher sind lauter. Ja. Toller, lauter, doppelt so lauter Bass, zweimal so viel Fidelität im Sound und 60% lauter oder irgendwas. Genau, und dann gibt es die lang gerumorte Touchbar. Das ist, es ist schon ein bisschen traurig. Also ein bisschen ist es wie mit Weihnachtsmann und Osterhasen, finde ich. Also als man klein war, da konnte man sich auf den Weihnachtsmann freuen und auf den Osterhasen. Und so waren früher die Rumors, du wusstest nicht, kommt das jetzt oder kommt es nicht? Und welche Überraschung bringen sie? Und jetzt ist halt wirklich ein halbes Jahr vorher, weißt du halt, was da eingebaut wird in die Geräte. Jetzt sehe ich nur die Enttäuschung, wenn dann so Sachen wie die externe Grafikkarte im Display noch nicht kommt, statt die Freude über irgendein Feature, das nicht gerumort wurde. Ja, das stimmt schon. Das Letzte, was sie erfolgreich geheim gehalten hatten, war, ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls war das lang her. Ja, in dem Fall haben sie sich ja sogar selbst verraten, weil im aktuellen macOS 10 Update da natürlich Bilder drin sind, um zu veranschaulichen, wie man Apple Pay benutzt. Und die wurden natürlich auch gleich gefunden. Das Erste, was mir bei der Touchbar aufgefallen ist, also da werden ja dann, das ist ja eine OLED-Leiste, und da werden dann statt der Funktionskeys, die jetzt wegfallen, und der Escape-Taste, der Anschalttaste, die jetzt wegfallen, Keys gezeigt oder eingeblendet auf der Bar. Und mir ist aufgefallen, dass die sowohl links als auch rechts ein bisschen nach innen verrutscht sind, optisch. Also es gibt da erst so einen schwarzen Abstand und dann kommt die Escape-Taste, die ist aber nicht mehr allein mit den Tasten auf der Tastatur, sondern ist weiter innen und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was ist da passiert? Weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht so genau drauf geachtet. Es gab ja im Vorfeld der Keynote schon diverse Leute, die sich quasi jetzt schon die Escape-Taste auf Caps Lock gelegt haben, um dann weiter VI zu benutzen. Ja, VI ist mir da herzlich wurscht, aber was wird denn aus dem guten Apfel alt Escape? Wenn ich jetzt in einer App bin, Frage, die keinen Escape anzeigt. Gute Frage. Ja, Escape anzeigen kannst du ja, wenn du die Finden-Taste drückst. Da kriegst du, so wie ich das verstanden habe, kriegst du immer die alten Funktionstasten und Escape. Aber was machst du denn, wenn du jetzt in der Situation bist, wo das System großflächig eingefroren ist? Also die Situation, in der man Apfelalt Escape eigentlich brauchen würde. Tja, da gibt es eine bestimmte neue Tastenkombination, so wie beim iPhone. Nehme ich auch an, ja. Ja, weil beim iPhone drückt man ja jetzt auch Volume Down und Power statt Power und Home, um neu zu starten. Ja. Also dieser Touchbar, ich fand ihn am Anfang witzig. Als ich dann ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, 90% Gimmick. Ich habe einen Fall gefunden, wo ich glaube, dass er mir ganz gut helfen könnte und das ist Photoshop, weil du da die Einstellungen für das Tool, das du gerade verwendest, da oben hast, also Strichstärke oder Druck und so. Und das ist für mich immer fummelig, auch weil ich Photoshop nicht oft hernehme, da oben in dieser kleinen Toolbar mich zurechtzufinden und wenn ich das extra unten habe, dann habe ich das Gefühl, könnte ich mich da besser zurechtfinden. Ansonsten weiß ich nicht, ob das so durchschlagen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe genau die konträre Meinung dazu im Prinzip. Ich halte das wirklich für eine total schlaue Sache, weil nämlich das Funktionen erschließt, die sonst halt nur die absoluten Power-User benutzen können, die sich Tastaturkürzel merken können und schon oft genug benutzt haben, um Tastaturkürzel auswendig zu wissen. Wenn ich mir so den Durchschnittsnutzer angucke, die meisten wissen halt nicht auswendig, dass man irgendwie Apfel irgendwas drückt, um irgendwas zu tun, sondern müssen dann ins Menü dafür, wenn sie überhaupt wissen, dass es geht. Also bei mir ist es zum Beispiel bei Final Cut aufgefallen, ich benutze Final Cut jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber ich weiß zum Beispiel, dass dieses Play Around ein Feature ist, das ich halt eigentlich ständig brauchen könnte beim Video Editen. Ich vergesse allerdings immer wieder den Keyboard Shortcut so und dann habe ich es auch nicht parat so und dann benutze ich es halt auch nicht. Wenn mir das auf der Tastatur quasi schon entgegenspringt, dann ist das für mich ein absoluter Produktivitätsgewinn und halt auch ein Nutzerfreundlichkeitsgewinn, ja. Und deswegen halte ich das Ding schon für eine gute Idee. Also für mich steht und fällt es damit, wie gut es sich anfühlen wird, es zu bedienen. Wenn es Spaß macht, wenn dieses über das Keyboard rüberreichen und da irgendwas anklicken oder scrubben oder so, wenn das ja sich gut anfühlt, dann wird das Ding, glaube ich, ein Erfolg. Ja. Und dann habe ich es auch sehr gerne, denke ich. So rein rational beim Angucken, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie funktioniert jetzt dieser Color Picker und so. Ist das wirklich, fühlt sich das alles genau genug an und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Sache und es ist ja sozusagen die Antwort auf nach 5 Jahren oder 6 Jahren die Antwort auf Windows Touchscreen. Wo Microsoft gesagt hat, wir machen alles Touch. Und Apple jetzt sagt, nee, wir machen hier ein bisschen Touch. Und da, wo die Bedienelemente sind, und das ist auch ein Bedienelement. Ich finde den Ansatz auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Das kann was sein, wonach ich total süchtig werde, oder wo ich nach ein bisschen rumspielen dann merke, irgendwie bringt mir es nichts. Meine größten Bedenken sind, dass es nicht haptisch ist. Also, dass du nicht fühlst, wo die Knöpfe sind. Und zum Beispiel für die Lautstärke, um lauter oder leiser zu machen, da gucke ich nicht hin, wo ich drauf drücke. Ich weiß, oben rechts kommt der Power-Knopf und danach fängt's an mit den 3 Lautstärketasten. Das habe ich nicht mehr. Das heißt, ich muss dann immer so ein bisschen gucken auf diese Touchbar, wo ich hindrücken muss. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das so convenient ist dann. Ich glaube, es kommt ein Versuch an. Da kann ich jetzt auch irgendwie, also es ist ja nach wie vor so, dass der Mute-Button zum Beispiel an einer zuverlässigen Stelle ist. Ich glaube, ich benutze den Mute-Button zum Beispiel im Wesentlichen über Muscle Memory gerade und nicht dadurch, dass ich mich an den Tasten orientiere. Insofern dürfte es da keinen Unterschied machen, aber das kommt alles auf den Versuch an, denke ich. Ja, also stimmt, ja. Wenn das Ding funktioniert, dann wird es, glaube ich, großartig. Und dann ist es auch wirklich ein großer Schritt in der Richtung. Was ich mich eigentlich als erstes gefragt habe, ist, was ist jetzt, also wie aufwendig ist das jetzt für Entwickler und wie viele Entwickler werden denn jetzt was dafür machen? Ja. Und wie viele Entwickler von Programmen, die ich benutze, werden das dafür machen? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ja. Insofern war ich ganz froh, dass Adobe da auf die Bühne gekommen ist. Ach ja, diese Adobe. Wobei die manchmal was ankündigen und dann dauert's ja doch noch ja. mehrere Jahre, bis es kommt. Ich weiß nicht, ob dieses stufenlose Zoom eigentlich jemals gekommen ist, was sie mal für Metal angekündigt hatten. Stimmt, da war was. Ja. Ja. Ja, dieses Mal haben sie gesagt, bis Ende des Jahres soll es noch was werden. Mal sehen. Wo wir gerade bei Third-Party-Demos sind, ich habe mich ja sehr gefreut über DJ Pro, wo der Mitmünchner quasi Karim auf der Bühne stand und ausführlich die Software demonen durfte. Ja, und das hat sofort Sinn ergeben für mich, so ein Bedienelement dann zu haben. Ja. Ja, ich denke, man kann mit der Touchbar schon sehr viele Sachen machen und selbst wenn es nur dabei bleibt, dass sie irgendwie kontextsensitiv Funktionen präsentiert, dann ist mir damit schon viel geholfen und darüber hinaus geht da, glaube ich, aber noch mehr. Ja. Also wir sind gespannt, wir sind nicht sicher, wir sind unterschiedlicher Meinung, wie geil das dann tatsächlich wird. Ja. Wir sind aber alle recht gespannt. Ja. Und dann kommen wir zum großen Moment. Zum großen No-No, ja. Ja. Wie schon befürchtet, das MacBook Pro ist zwar nicht wasserdicht, aber hat trotzdem keine Anschlüsse mehr. Namentlich hat es nur noch 4 USB-C-Anschlüsse. Und das war's. Also ich muss ja sagen. Und ein Headphone-Jack. Ja. Ein Headphone-Jack. Und also ja. Also dass das irgendwann kommt mit den 4 USB-C-Anschlüssen, hat mich jetzt nicht gewundert. Ja, aber. Also ohne Schmarrn, kein MagSafe mehr. Das ist für mich so, das ist für mich fast ein Dealbreaker. Das ist für mich so schlimm. Ich habe dieses MagSafe-Ding geliebt, weil es hat schon so viele Katastrophen. Ich habe davor 2 iBooks vom Tisch gezogen, an ihrem Stromkabel durchs Drüberfallen. Und seit ich MagSafe habe, ist mir das halt nicht mehr passiert. Und das ist so... Es ist so toll und ich finde es super wichtig und man hätte da irgendwie noch drumherum arbeiten können, ich bin mir sicher. Ja, also man hätte zumindest irgendwie einen Charger noch sich ausdenken können, in dem quasi MagSafe eingebaut ist. So. Ich meine, Third-Party-Opportunity, ein Charger und so ein komisches Magnet-Dongle, das du in so einen USB-C-Slot reinsteckst. Ja. Das wäre toll, das würd ich tatsächlich dazu kaufen. Ich finde es vor allem total schwach. Also ich hab null Problem damit, dass sie sagen, okay, USB-C ist die Zukunft, wir bauen jetzt USB-C ein. Aber ein Feature, was sie wirklich abgesetzt hat über Jahre hinweg von der Konkurrenz, ich weiß nicht, wie viele es kopiert haben, da habe ich überhaupt keinen Überblick, so wegzuwerfen und sozusagen zu sagen, braucht man halt nicht mehr. Unsere Rechner schaffen es ja 10 Stunden lang, wenn... Genau. Stimmt, du musst sie ja nicht anstecken. Wenn sie nicht benutzt werden. Ja, finde ich erstaunlich und schwach. Ja, ja. Die Akkulaufzeit ist gar nicht so krass, gell? 10 Stunden, also wenn die sagen, bis zu 10 Stunden, ist der Akku nicht größer geworden? Also bisher sagten sie halt länger als die aktuellen. Doch, doch. Also bisher war die Aussage bis zu 9 Stunden, jetzt ist sie bis zu 10 Stunden. Okay. Okay, ja, das stimmt, dann ist er tatsächlich ein bisschen länger geworden. Aber es ist jetzt nicht so nicht so signifikant mehr. Dafür sind die Dinge halt auch wesentlich dünner. Ja, das stimmt, muss man schon auch noch leichter. sich ins Gedächtnis rufen, sie sind tatsächlich sichtbar dünner. Interessant ist, wir sind jetzt wieder von rund zu eckig gewandert. Wir wandern ja, bei Apple wandert man ja immer so zwischen eckig und rund hin und her, und wir sind jetzt gerade wieder an einem Extrem, also ich denke mal, weiter wird es nicht gehen in Richtung eckig. Ich denke, wir sind hier an einem Extrem wieder mal angekommen, was ich sehr witzig finde, weil die alten Titanium MacBook Pros, die waren ja auch so eckig. Ja, an die erinnert mich nämlich auch das neue MacBook Pro sehr, und das ist auch eine schöne Erinnerung. Stimmt, ja. Also, ich will noch ganz kurz nochmal auf die Anschlüsse zurück, denn okay, es wird jedes Mal, wenn Apple irgendwas abschafft, kommt die gleiche Kritik. Wie kann man das machen? Jeder braucht doch ein Diskettenlaufwerk, jeder braucht doch ein CD-Laufwerk. SD-Karten-Slot. Jeder braucht doch einen breiten, wie hieß denn der, vor dem Lightning-Adapter, keine Ahnung, 98-Pol-Stecker fürs iPhone. 30-Pin. 30-Pin. Etc. pp. Ich finde trotzdem, wir haben diesmal eine besonders außergewöhnliche Situation, in dem nämlich Apple seine zwei verschiedenen Bereiche, nämlich iPhone und Mac, komplett inkompatibel gemacht hat. Ja. Steckermäßig. Ja, also du hast den Headphone Jack, der unterschiedlich ist an beiden Geräten, und du hast auf dem einen USB und auf dem anderen und Lightning und auf dem anderen USB-C, und das verstehe ich halt nicht. Das Ding ist halt, sie haben halt Lightning sich einfach zu früh quasi ausgedacht und konnten dann halt nicht auf USB-C gehen, und jetzt haben sie halt die seltsame Situation, dass sie halt nicht eigentlich, also sie hätten jetzt das MacBook machen können mit 4 Lightning-Steckern, wo da nichts mehr dran anschließbar ist. Naja, und jetzt sind diese zwei Sachen so auseinandergewachsen, ne? Also. Ja, aber warum stellen sie dann das iPhone nicht auf USB-C um? Weil du dann das ganze Equipment wieder wegwerfen kannst, die ganzen Peripherals. Das hatten wir ja schon mal. Ja, klar. Ich meine, kannst du jetzt für deinen Mac? Ja, aber jetzt weißt du nicht mal, was du noch sicher kaufen kannst für nächstes Jahr. Ja. Und, okay, ich kann gut verstehen, fast alle haben noch USB. Ja, dann biete ich halt fürs iPhone eine Variante an, okay, iPhone mit USB-Ausgang und iPhone mit USB-C-Stecker. Ja, das iPhone nicht mit, ich halte es tatsächlich für einen Fehler, das iPhone nicht einfach auch Mini-USB oder Micro-USB hingetan zu haben und zu sagen, fuck it, Industriestandard, wir machen da auch mit. Da widerspreche ich dir sofort. Okay. Ich kann mir nichts Grauenhafteres vorstellen als der Micro- oder Mini-USB, weil die sind so scheiße zu stecken. Erstens das. Mein Kabel muss ich dauernd ins iPhone rein- und rausstecken. Nee. Das Problem ist halt auch, dass das Steckkomfort, dass du über Lightning halt auch wesentlich mehr machen kannst als über Micro-USB. Also da geht halt einfach mehr drüber. Sprich, die ganzen Sachen, die sie sonst so gemacht hätten, gingen halt einfach nicht, wenn sie damals Micro-USB gemacht hätten. Und USB-C war halt noch nicht so weit. Insofern, ja. Also wir sind auf jeden Fall gerade in einem komischen Limbo, ja, wo ich total disorientiert bin. Ja. Und ja, klar, du musst eigentlich den Mac mit einem Adapter kaufen. Das ist momentan eh klar. Ja. Die Frage ist halt, reicht denn einer? Naja, also ich habe mal geguckt, es gibt halt so diese Billigvarianten auf Amazon, wo du irgendwie so einen Adapter hast von USB-A auf USB-C, die dann irgendwie im Zweierpack 6 € kosten. Oder es gibt halt die Apple-Variante, wo der eine Adapter 25 € kostet. Ja, also. Und die kurzfristigen Schmerzen, die sind immer da, das ist auch überhaupt kein Problem. Das ist halt so, dass du jetzt momentan für alles dauernd einen Adapter hast. Ich muss jetzt 2 Kopfhörer mitschleppen, 2 unterschiedliche. Ich brauche einen Adapter, wenn ich das Handy an den Computer anschließen möchte. Wozu sollte ich das natürlich wollen, wenn ich entwickle? Ja. und so weiter. Also es ist halt momentan sehr viel Kram. Wenn ich eine Perspektive habe als Kunde, stört mich das nicht. Ja. Und ich weiß, da geht's jetzt hin, und in 2 Jahren sind wir da, und ich kann jetzt alles für diesen Standard kaufen, ist das für mich auch okay. Aber das sehe ich momentan nicht. Ja, ich hätte halt vor allem auch erwartet, dass es jetzt schon Lightning-USB-C-Kabel gibt, so zum Launch. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Nee, das gibt, Moment. Okay. Das ist also ja ich habe zumindest noch ganz gesehen im Play Store. Und das ist halt so ein bisschen, das wäre halt so wirklich auch ein Vorteil für mich, weil die, dann wären halt beide Seiten verpolungssicher. Ja. Ja. Und ja, aber seufzt. Vielleicht wollen wir mal in einer versöhnlichen Note enden. Vier USB-C-Anschlüsse sind natürlich auch großartig, ja, weil da kannst halt alles anstecken in der Zukunft. Ja. Und egal wo und ob links oder rechts, wo es dir gerade passt, und das ist toll. Ja, vor allem auch so dieser Gedanke, ich habe quasi so also eine Dockingstation und sei es dieser komische Dell-Monitor, den sie da kurz in der Präse hatten oder irgendwas anderes, und ich schließe halt ein Kabel an und alles geht da drüber. Das ist schon eine schöne Vorstellung. Ja. Also in Zukunft wird es ganz toll sein, was sie jetzt einführen. Und es war jetzt auch wichtig, das so ins Hauptgerät einzuführen, ja, weil jetzt erst dann der Druck jeder entsteht, halt USB-C haben will. Ja, ja. Und in Windeseile werden wir überall USB-C-Anschlüsse sehen. Mhm. Ja, ja, jetzt erstmal Schmerzen, dann wird alles besser, wie immer. Ja, worauf ich noch mal ein bisschen rumreiten wollte, ist die Hoffnung, dass wir vielleicht was zum Spielen bekommen. Die scheint ja so ein bisschen enttäuscht zu worden zu sein, nachdem jetzt im Internet zu lesen ist, dass der Grafikchip, der verbaut ist, also in den großen Modellen ist es von Radeon einer, so weit entfernt von Top of the Line ist. Naja, also ich denke mal, der ist nicht weit entfernt von Top of the Line, der ist weit entfernt von Desktop-Leistung. Ja, also das sind schon zwei verschiedene Dinge. Das ist schon die aktuellste AMD Polaris 11 Generation. Die hat halt in der höchsten Ausbaustufe, was du für MacBook Pro kaufen kannst, so um die 2,8 Teraflops oder irgendwas. Und für eine Oculus willst du halt ein Setup, das eher so gegen 3-4 Teraflops macht. Mhm. Aber wenn du halt so eine Karte in einem Notebook haben willst, dann sieht dein Notebook halt anders aus als dieses flache MacBook Pro. Also was mich halt sehr beunruhigt hat, waren die kleinen, die ja standardmäßig keine Grafikkarte haben, sondern diese Intel-Lösung. Und ich habe jetzt mal, also Civilization 6 ist ja jetzt rausgekommen. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, kann ich das auf meinem normalen nicht spielen und auf dem neuen könnte ich es auch nicht spielen ohne Grafikkarte. Hm. Und das, ja. Fand ich jetzt. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da fand ich auch die Grafik-Specs sehr schwierig zu lesen, weil dann steht dann halt bla bla bla oder höher und ich habe keine Ahnung, was ist jetzt höher und was ist niedriger. Ja. Ja, das ist echt ein Problem auch. Aber so ganz grundsätzlich, das Signal von Apple, das ich sehe und höre, ist immer mehr, Spielen interessiert uns nicht. Und ja, weil ja, wahrscheinlich sind die goldenen Spielezeiten auf Mac jetzt auch wieder vorbei. Weil so richtig golden waren die nie, die waren mal so halb Bronze. Und ja, also warte. Anfang 2000 sind ungefähr, also gefühlt so 3 Spiele im Jahr erschienen für Mac. Ja. Und jetzt kriegst du halt echt eine Menge gerade. Aber es wird halt wieder weniger, weil halt das Zeug nicht läuft. Ja. Also ist ja, es gibt viele, aber wie laufen die dann und wo? Ja. Nun ja. So viel zum Thema versöhnliche Note zum Schluss. Ja, aber so an sich, ich finde die neuen MacBook Pros, gerade das 15er, ist echt eine schönes Gerät, runde Sache. Es ist halt so ein bisschen enttäuschend, wenn man sich so das gesamte Line-Up anguckt, aber damit war irgendwie auch realistisch nicht zu rechnen, dass sich das ganz ändert gestern. Also ich finde die sehr, sehr spannend und würde gerne sofort eins haben. Ich finde es preislich momentan ein bisschen problematisch. Hm. Ich hab ja die letzte Generation und ja, das lohnt sich für mich noch nicht. Ja. Bei den Preisen abzudaten. Ja. Verstehe ich. Ich gucke ja mit einem uralten First Generation Retina durch die Gegend. Ja, insofern ist bei mir der Druck so ein bisschen höher. Ja. Gut, der Druck bei Twitter wird auch höher. Man merkt das daran, dass im aktuellen SEC-Filing, deswegen habe ich vorher auch draus zitiert, Twitter tatsächlich ankündigt, dass sie jetzt was gegen diese Trolle machen. Es ist unglaublich, ich habe gerade die URL gelesen von dem Link, den du da... Und Twitter will do something about its troll problem next month. Mhm. Das könnte halt das könnte immer die Schlagzeile sein. Ja. Das stimmt allerdings. Ja, also dieser Artikel bleibt so ein bisschen vage, weil auch das SEC-Filing, aus dem sie zitieren, so ein bisschen vage ist. Sie schreiben hier, sie werden experimentieren im Sinne von, wie man es einfacher machen kann, die Leute onzuboarden, wie man Twitter noch einfacher machen kann und wie man sicherstellen kann, dass die Leute interessanten Content in ihrer Timeline sehen. Und dann hört das Ganze auf mit all the initiatives above are focused on enabling people to consume and express themselves freely. Freedom of expression is the core to who we are. Everyone on Twitter should feel safe expressing diverse opinions and beliefs. And targeted behavior that harasses or threatens others to silence another's person voice is unacceptable to us and a violation of our policies. For the past few months, our team has been working hard to build the most important safety features and updating our safety policies to give people more control over their Twitter experience. Next month, we will share sharing meaningful updates to our safety policy, our product and enforcement strategy. Das ist so der Absatz, der da drin ist. Klingt ja mal ganz gut, ja. Den anderen Artikel, den ich gelesen habe, da stand, Twitter wird sein Trollproblem lösen, .. nach der Wahl. Well, das ja. Ist auch klingt fair. Ja, also ich glaube, wenn man das aus dieser amerikanischen Sicht betrachtet, dann macht das natürlich Sinn, mit solchen Änderungen zu warten, bis diese Wahl vorbei ist. Weil man sonst irgendwie in Gefahr läuft, dann auch noch verantwortlich gemacht zu werden für Voter Suppression und alles Mögliche, weil die Trump-Trolle halt schon auch ein wesentlicher Bestandteil dieses ganzen Problems sind mittlerweile. Ja, es ist, ich meine, am Anfang des Jahres haben wir diese Twitter Safety Board Geschichte gekriegt, das Sicherheitskonzil, genau, der Sicherheitsrat von Twitter. Ja. Die haben bis jetzt nichts von sich hören lassen. Gut, ein Jahr lang, wenn die alle nebenher und freiberuflich und freiwillig damit drin sind, meinetwegen. Vielleicht trägt das jetzt Früchte. Es ist ein bisschen schade, wie das in einem Nebensatz so komplett unkonkret untergeht. Ja. Und ich habe einen Punkt, der mich so ein bisschen stocken lässt in der Language. Und zwar schützen sie diverse opinions. Also unterschiedliche Meinungen. Und ich muss da spontan an Peter Thiel denken, der so von Facebook in Schutz genommen wurde für seinen, ich weiß nicht, welche Hasskommentare der da gerade von sich gegeben hatte. Jedenfalls hat er mal wieder irgendwas Unmögliches gesagt und das Facebook-Board hat dann gemeint, ja, ne, wir müssen schon unsere Diversität respektieren und auch... War das nicht irgendwie, als rauskam, dass er ein Buch geschrieben hat, wo er meinte, Date-Rape wäre eine gute Sache? Das kann sein, ja. Oder dass er Trump... war das nicht, dass irgendein Firma hat noch mal eine halbe Million von ihm nicht genommen, weil er Peter Thiel ist. Von Y Combinator, weil Thiel noch im Ding sitzt. Anyway, Facebook hat ihn in Schutz genommen und Diversität als Grund War das eine offizielle Facebook-Aussage oder war das eine Aussage von Y Combinator? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte Facebook, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls tut auch nicht so viel zur Sache. Jedenfalls ist so, dass diverse Meinungen schützen und nicht das Silencen von Leuten zulassen, kann man in recht viele Richtungen auslegen. Ja. Und eben auch in die Richtungen, dass so Hasskommentare im Netz im Zweifel stehen gelassen werden, weil die darf man ja auch nicht silenzen und die sind ja auch diverse, eine vielfältige Meinungsvielfalt, wenn Leute der Meinung sind, dass bestimmte Minderheiten halt nicht das Recht haben, friedlich zu leben oder so. Das ist ja auch ein Standpunkt, auf den man sich stellen kann. Na, absolut, bei dir, ich würde mir da auch keine Hoffnungen machen dahingehend. Das ist halt nur, das ist ja der Jetzt-Zustand. So. Ja. Und zu sagen, wir machen jetzt was anders in Sachen Enforcement-Strategie, impliziert dann schon auch, dass der Jetzt-Zustand sich ändert. Ja. Insofern, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass es schlimmer werden kann. Toi, toi, toi, Klopf auf Holz. Mal sehen. Ja, ja, Twitter hat halt bis jetzt viel geredet in die Richtung und erstaunlich wenig gemacht. Ja. Also die blauen Häkchen zu öffnen, ist umstritten. Die Leute, die glücklich genug sind, an sowas zu kommen, haben dazu durch sicher einen Gewinn. So ein All-Feature für alle User ist es nicht. Nee. Dass sie den Prozess des Reportings so leicht gestreamlined haben, ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten, ist löblich, aber das bedeutet halt nur, dass man dann schneller 20 die Form-Mail Ablehnungen bekommt, ja. Genau, dann kriegt man halt 20 Floskeln mit Textbausteinen. Ja. Also das, bis jetzt haben wir von Twitter einfach noch viel zu wenig Aktion gesehen und viel zu viele Phrasen gehört, als dass ich mich darüber freuen könnte. Ich meine, ich bleibe gespannt. Wir werden sehen, ob das nächsten Monat dann tatsächlich irgendwas ist. Ja. Ja, es ist halt vor allem spannend, wie sie tatsächlich in der aktuellen Situation, wo sie gerade knapp 10% ihrer Angestellten rausgeworfen haben, sinnvoll dieses Problems Herr werden sollen, das halt meiner Erfahrung nach sich im Wesentlichen nur lösen lässt durch Moderation. Und das bedeutet halt tatsächlich, dass man Leute, die nicht irgendwo unterbezahlt in sonst wo sitzen, sondern die halt wirklich Ahnung haben von der Materie und verstehen, was passiert und Muttersprachler sind des jeweiligen Landes, um das es geht, die da mal drauf gucken, und das kostet halt einen Haufen Geld und das kostet einen Haufen Angestellte, und da ist Twitter halt gerade nicht in der Position, das leisten zu können. Mal sehen. Ja. Also ich glaube, bei der ganzen Sache, was vielleicht oft nicht so gesehen wird, ist auch, dass da die amerikanische Kultur eine ganz große Rolle spielt. Und das sind nun mal alles amerikanische Unternehmen. Und wenn ich habe ja viel amerikanisches Fernsehen geguckt und halt ganz viel Berichterstattung über die Wahlen. Und da ist es halt auch gang und gäbe, dass du dich in den News-Sendungen Leute eingeladen werden von den verschiedenen Gruppierungen, und die dürfen den größten Schwachsinn erzählen, da kannst du halt 5 Sekunden im Netz recherchieren und kannst sagen, falsch, falsch, falsch, falsch, falsch, falsch. Und es ist irgendwie, es wird erwartet, dass diese Meinung, weil es ja die andere Meinung dann noch ist, oder das Gegengewicht zur Mainstream-Meinung, dass die da auch geäußert wird. Ja, aber ich glaube, es gibt schon eine differenzierte Sicht zwischen Meinungen und Lügen / falschen Fakten und Hate Speech. Ja, ich habe das Gefühl, dass das gerade im amerikanischen Wahlkampf aufgeweicht wird, diese Unterscheidung. Ich habe auch so das Gefühl, dass das tatsächlich ein kulturelles Ding ist, dass die Redefreiheit in Amerika noch einen ganz besonderen Stellenwert hat. Also auch so mit Leuten, die ich privat kenne, wenn man mal über sowas redet, das ist tatsächlich... ja klar, der redet den totalen Quatsch, oder ja klar, es ist alles gelogen, aber er hat die Redefreiheit. Ich denke, das ist was man sich auf jeden Fall gerne auf die Fahne schreibt. Gleichzeitig ist es aber dann durchaus auch so, dass Amerika zum Beispiel viel ausführlichere Gesetze eben zu Hate Speech hat als wir. Also ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, die Diskussion findet viel statt im Sinne von, ist das noch Redefreiheit? Und Redefreiheit ist extrem, ist ein Core Value. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann auch tatsächlich, ob das wirklich so ist, wenn solche Entscheidungen von Twitter hier im SEC-Filing aufgeführt werden. Das ist ja auch ganz klar eine Reaktion auf, was passiert ist die letzten Monate, und soll Investoren beschwichtigen, und ja, mal sehen. Es ist ja auf jeden Fall so, und das nicht nur in Amerika, auch in Europa, dass dass die Frage nach dem, was ist Redefreiheit, was ist Harassment und so weiter, gerade verhandelt wird. Ja. Und da muss man, da, ja, es sind oft Nuancen und da bin ich sehr gespannt, wo wir dann halt rauskommen, aber da brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Konsens mehr oder weniger. Und ich denke schon, dass da Unterschiede sind. Ja, ja, das stimmt. Dass du das eine schon eindeutig identifizieren kannst. Ja, ja, ist ja die Frage, wo wird das verhandelt und von wem? Ja, also das ist, glaube ich, auch das, was dann erstmal spannend ist, wenn nächsten Monat tatsächlich irgendwas passieren sollte dahingehend, ja. Was das ist und welche Diskussion das sich dann nach sich zieht. Ja, in diesem Zuge, wo wir gerade über Twitter sprechen, Twitter hat irgendwie die tollste Plattform, die sie noch so hatten, dann auch gleich komplett eingestampft, als sie ihre Angestellten rausgeworfen haben. Es geht um Vine. Ja. Der Service, auf dem man 6-sekündige loopende Videos posten konnte, der auch sehr kreativ bespielt wurde von den Usern und auch noch letztes Jahr quasi diverse Karrieren quasi gestartet hat. Also es gab so kurz eine Zeit von YouTuber sind passé und die Viner sind jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß und irgendwie Ford oder sonstige Autofirmen hatten dann plötzlich irgendwelche Vine-Stars in ihren Fernsehwerbungen und so. Mhm. Ja, und jetzt ist die Plattform quasi tot. Twitter hat gesagt, jetzt gerade passiert erstmal noch nichts, aber demnächst schalten wir die App ab, mit der man hochladen kann und schalten das quasi so in Archivmodus. Man kann zwar noch gucken, aber nichts mehr posten. Mhm. Ja, es ist interessant, dass Vine so einen Sweet Spot getroffen hat durch die Gegebenheiten, wie man Vines macht, dadurch, dass die 6 Sekunden begrenzt sind, sind sie halt so ultimativ runterkonsumierbar, ja. Dass du da durchscrollen kannst, wie durch deine Tumblr oder deine Twitter-Timeline. Die App erlaubt dir, also die ist quasi gemacht für Jump Cuts mit Zeitsprüngen und halt diese 6 Sekunden auf eine längere Zeit auszudehnen mit Zeitsprüngen, dann hast du im Grunde ein GIF mit Ton, dass das durch diese Vorgaben, durch diesen Rahmen eine total witzige, so ein total witziges Genre von super Kurzvideos definiert ist, das einfach da super fruchtbar Ergebnisse gezeigt hat. Ja, es hat halt vor allem ein bisschen schade. Es hat halt vor allem so diesen Gedanken, den ich früher auf Twitter irgendwie, als es noch als es noch wirkliche Twitter-Comedy-Bestrebungen gab und es irgendwie so Accounts gab, die wirklich sich auf die Fahne geschrieben hatten, irgendwie hier Comedy auf Twitter zu machen. Mhm. Diesen Geist hat irgendwie Vine immer sehr gut eingefangen und auf Vine konnte man sich sehr gut einloggen und irgendwie die süßesten Katzenvideos und die besten lustigen Sketche sehen. Insofern schon schade, dass es das jetzt bald nicht mehr gibt. Es bleibt das große Fragezeichen bei allem, wie bei allem, was so dieses moderne Internet ist. Es kostet nichts, aber es kostet Geld, das hinzustellen. Wer zahlt dafür? Bei Vine ist die Antwort halt, ja, keiner. Hm. Und Twitter jetzt auch nicht mehr. Das ist für mich tatsächlich eine der ganz großen unbeantworteten Fragen. Ich meine, die Newsbranche steht vor der gleichen Frage. Kürzlich hat die SZ ihre Seite so für Leute, die Adblocker benutzen, dicht gemacht oder versucht. Ja. Da gibt es noch keine gute Lösung. Und da Vine fiel dem halt zum Opfer. Und ich meine, schau dir Twitter an. Twitter ist auch kostenlos und gut werbefinanziert. Aber es ist unglaublich. Also ich empfehle jedem mal diesen total langweiligen Third Quarter Rechenschaftsbericht sich anzuschauen. Allein um die Dimension zu sehen, dass die halt Millionen in einem Quartal an Geld durchschieben. Hm. Und jetzt nicht einstellige Millionenbeträge. Ja. Und das ist halt unglaublich für so einen komischen Nachrichtendienst, der mich nichts kostet, außer die 2,99, die ich für Tweetbot gezahlt habe. Ja. Ja, wir sehen halt da auch so ein bisschen mal wieder eine Venture-Capital-Bubble platzen. Mhm. Bei Vine jetzt ja schon früher und bei Twitter auch so gerade im Prozess. Und nun ja, viel der Dinge, die wir im Internet benutzen, fußen halt so auf viel Luft. Und bei Twitter wird die Luft gerade eng. Ja, gut. Damit erstmal genug Trauriges zu Twitter. Kommen wir zu Nintendo. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass es diese neue Konsole jetzt von Nintendo gibt und die sie nicht mehr NX heißt, sondern jetzt Switch. Und ich denke, wir haben jetzt alle dieses Video gesehen und uns mit Fakten irgendwie gerüstet und können kurz unsere Eindrücke dazu beschreiben. Ja, erster Eindruck war das nicht das, was die Wii U eigentlich sein sollte? Ja, ja. Also was das Ding ist, es ist im Prinzip der Wii U Controller, nur dass man quasi da verschiedene Kontrollelemente an der Seite dran schnalzen kann und man es aber gleichzeitig auch in einen Dock stellen kann und dann den Bildschirminhalt auf dem Controller, auf dem Fernseher sieht. Sprich, es ist so eine Konsole zum Mitnehmen. So ein Mittelding zwischen Standalone-Atom-Konsole und Handheld, wie die Kategorien so schön heißen. Was ich sehr nett finde, ist, dass du dadurch, dass du das Ding so zerlegen kannst, hast du halt zwei Controller. Das heißt, ein portables Zwei-Spieler-Konsolen-Ding, das gab es halt ordentlich noch nicht. Das finde ich witzig. Ja, es ist irgendwie, es fühlt sich irgendwie. Also für mich fühlt sich das Ganze seltsam an, weil an sich ist diese Idee und die Geschichte, die dieses Video erzählt, ja eine total tolle. So, du hast jetzt diese Konsole, die kannst du mal eben mitnehmen. Dann kannst du mit deinen Freunden, wenn du da auf der Party oder auf dem Basketballplatz bist, dann irgendwie spielen. So, aber es ist halt irgendwie so weit entfernt von der Realität, dass ich mich frage, es ist einfach nur eine gute Verkaufsstrategie, die dann dazu führt, dass noch ein Gerät bei mir zu Hause einstaubt. Also das ist halt irgendwie, ich kann mir das nicht wirklich, also das ist halt so, ich weiß nicht, das ist von einer Lebensrealität so weit entfernt, dass ich irgendwie so ein Ding mit mir rumtrage und ja, also keine Ahnung. Wie dich auf den Basketballplatz setzt. Ja, ja. Also das ist irgendwie so, das ist irgendwie seltsam. Ich weiß nicht. Das Lustige ist, das würde ich sofort kaufen, wenn es eine PlayStation wäre. Ja. Aber ja, ich muss halt sagen, ja, aber das ist vielleicht so mein Ding. Mich interessieren halt nicht die Titel, die da drauflaufen. Ja, das Problem ist halt, mich interessieren halt genau vier oder fünf Titel, nämlich die System Seller von Nintendo. Ja, also irgendwie das neue Zelda und das neue Mario und das neue Mario Kart gegebenenfalls noch und dann wird die Luft aber auch schon dünner. So, und dann habe ich halt dieses Gerät mal wieder, auf dem ich vier Spiele spielen kann und dann hilft mir das Mitnehmen halt auch nichts, weil ob das jetzt zu Hause rumstaubt oder in meinem Rucksack, weil ich irgendwie alles schon durchgespielt habe, was es dafür gibt, was mich interessiert. Ich meine, das ist ja auch bezeichnend ein bisschen, dass in der Werbung irgendwo kurz mal Skyrim auftaucht. Also gut, Skyrim kann man schon machen, aber ich habe jetzt nicht drauf gewartet, dass ich irgendwie endlich portabel Skyrim spielen kann. Ja, also ja. Ich persönlich sehe bei Nintendo die Probleme nicht in der Konsole. Nicht nur. Also zumindest, nein. Ich muss sagen, ich bin ja ein Wii-Typ. Mhm. Also meine Verbindung zu Nintendo ist eigentlich nur die Wii gewesen. Mhm. Und da haben sie mich halt gekriegt über dieses Paradigma, wie ich damit interagiere. Mhm. Was halt anders war als andere. Sonst hätte ich mir die nicht geholt. Ja. So ist aber auch halt auch mein Blick auf Nintendo. Ich kann die Titel, die da erscheinen, bis auf die Mario und Zelda Sachen, halt nicht ernst nehmen. Und suche da auch nicht, dass es da irgendwie tolle Spiele gibt. Und jetzt bringen sie wieder eine normale Konsole raus, die halt portabel ist. Ja. Und da kommt halt bei mir diese große Dissonanz, dass die Spiele, die ich da gern spielen würde, mit dem Konzept nicht bei Nintendo sind. Ja, ja, da ist was dran. Ja, insgesamt sind die Fakten dann auch noch so ein bisschen dünn. Also Nintendo schweigt sich momentan noch aus, was die Batterielaufzeit von dem Ding angeht. Sie sagen, dass man komfortabel unterwegs spielen kann. Ob das allerdings heißt, dass man eine Stunde oder 10 Stunden Batterielaufzeit hat, das weiß man nicht. Auch jenseits dessen hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass potenziell man auch über die ganzen Controller, die man an die Seite da dran schnalzen kann, man nochmal ordentlich genickelt und gedimed wird. Weil dann gibt es halt irgendwie den Spezialcontroller für Spiel XY, wo du dann irgendwie noch eine Kurbel hast statt einem Joystick oder so. Und dann, ja, kann man da auch nochmal Geld verlangen. Naja, mal sehen. Wann wird sie denn jetzt kommen? Wann wird sie denn jetzt kommen? Also das nächste Mal werden sie was im Januar dazu sagen. Ich glaube, Release-Date haben sie jetzt, glaube ich, noch kein endgültiges gesagt, aber nächstes Jahr. Gut, wir behalten das im Auge. Im Auge behalten wollen wir auch Videos, die wir auf unseren Macs gucken. Und dazu gibt es ja diese tolle Technologie unter macOS Sierra, über die wir uns hier schon mehrfach ausgelassen haben. Picture. Ich will immer noch verstehen, wie ich dieses Ding benutzen soll. Und ich habe eins meiner großen wo es für mich nicht klickt, habe ich jetzt irgendwie identifiziert. Nämlich, ich habe jetzt realisiert, das funktioniert ja nur in Safari. Und das kann auch nur in Safari funktionieren. Es gibt nämlich in macOS keine API, um Picture-in-Picture anzuzeigen. Ach was. Das kann nur Safari tatsächlich. Nice. So, und weil ich dachte mir eben, ja, ich bin jetzt ganz klug und schreibe mir einfach einen kleinen QuickTime-Player, der automatisch sein Fenster hidet, wenn ich Picture-in-Picture aktiviere. Und nein, also ich kann halt keine Software schreiben, die das tut, außer ich mache ein Webview und dann, naja, habe ich auch wieder einen Browser geschrieben. Ja, sehr schön. So, also das ist so der einzige Weg, wie du Picture-in-Picture tatsächlich aktivieren kannst, über Safari oder eine Webview. Und ja, also mein Workaround ist jetzt gerade, ich habe mir Safari Technology Preview runtergeladen, dann habe ich quasi so ein zweites Safari-Fenster und benutze das dann, um Videos zu gucken, weil ich droppe dann einfach mein MP4-Video auf die Technology Preview Safari und hide den dann und dann läuft das in Picture-in-Picture. Aber so insgesamt diese Realisierung zu haben, so, ja, das ist nicht für beliebigen Videocontent, sondern das ist wirklich nur für Sachen, die in Safari laufen, das war für mich so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay. Ja. Das finde ich interessant, dass sie das dann gar nicht so als Safari-Ding rausgestellt haben. Ja, sie haben es, also zumindest auch wenn du auf der Webseite das Feature liest, dann steht da halt wirklich so, zeige Sachen in Safari als Picture-in-Picture an. Ah, okay. Aber so positioniert, was ich so an mich an Kinos erinnern kann, habe ich halt immer gedacht, so ja, das macht total viel Sinn für jeglichen Videocontent, aber nein, das ist nur für Safari gedacht. Nun ja, nun denn. Das ist dann auch der Grund, warum das für mich kein Problem ist und für dich schon. Ja, genau. Ja. Als nächstes auf der Liste habe ich irgendwas mit Amazon, was nicht auf meinen Dings passt hier. Amazon verkauft jetzt irgendwas. Ja, Amazon verkauft jetzt Bücher. Ah. Und zwar, Amazon hat auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern was ganz Neues probiert, gehen weg von dem Online-Modell und praktizieren jetzt quasi so ein Offline-Modell. Also so wie Amazon, wie das Gewohnte von Amazon, ja. Nur dass die sich quasi Gebäude mieten und ihre Waren, also speziell Bücher, da drin dann ausstellen, dass du die so physisch quasi previewen kannst. Also quasi du kannst die auch rein dort dann zum selber kaufen. Hingehen. Ja, genau. Ja. So Prime mit nicht One-Hour-Delivery, sondern Zero-Hour-Delivery. Ja. Es ist ein sehr interessantes Modell. Ja. Ich finde das gut. Ich finde es auch gut, wie innovativ Amazon immer wieder so neue Wege geht. Ja, disruptiv, und, möchte man klingt, sagen. Ja. Also ich bin begeistert. Der Pilotversuch ist in Chicago und in unserem geliebten Portland. Ja, gerade Portland, da gibt es solche Ideen ja gar nicht. Es ja. ist nicht so, als wäre Portland für Bookstores berühmt. Aber gut, viel Glück Amazon, kann man an dieser Stelle sagen. Sie wollen außerdem Seattle, San Diego und New York auch demnächst bespielen mit den sogenannten Buchläden. Also allein dieser Name, das kann sich allein schon nicht durchsetzen. Das Marketing ist einfach nicht snappy genug. Nee. Gut. wo wir beim Konsum quasi sind, kommen wir auch hier nochmal zu den Konsumthemen. Wir fangen an mit dem PlayStation VR, wo sich Marcel noch mal tiefer eingearbeitet hat. Ja, wir haben die Library leer gekauft, nicht ganz, aber gefühlt, nachdem die Move-Controller angekommen waren, kurz nach unserem letzten Podcast, das war dann nochmal, also im Grunde war das nochmal wie eine ganz neue Version der Brille, der VR-Brille zu bekommen, denn es ist ein riesen Unterschied, ob du mit deinem Controller spielst oder mit dem Move-Controller. Ja. Also die Move-Controller geben dir in den meisten Spielen, wo sie benutzt werden, und es sind leider gar nicht so viele, meistens Hände, und mit denen kannst du dann die Welt manipulieren. Und das ist so ein immersives Gefühl plötzlich, das für mich auch VR an sich eine völlig andere Bedeutung gekriegt hat. Weil bislang dachte ich, das ist halt so wie normale 3D-Spiele. Ich latsche da durch eine Welt mit einer smoothen Animation und mache dann da irgendwelche Sachen. Aber das will ich jetzt gar nicht mehr. Und das Spiel, was es halt hauptsächlich ausgelöst hat, diese Erkenntnis, war Batman Arkham VR, was wir gespielt haben, was im Grunde fast ein bisschen gespielt wird wie Myst. Stimmt, ja. Also das erste Myst oder Riven, wo du von, am ersten wie Exile, also Myst Exile, wo du die 360 Grad Rundumansicht hattest. Ja, also die Parallele ist halt, es gibt quasi so Kameraspots, an denen man stehen kann, und zwischen denen bewegt man sich halt quasi transportativ, also da wird man hin und her transportiert zwischen, sprich, man hat nicht so eine wirkliche Raumbewegung, sondern man interagiert von verschiedenen Stellen aus. Genau, ich hüpfe von Spot zu Spot, und da ist mir überhaupt erst aufgefallen, okay, ich kann mich tatsächlich auch wirklich bewegen in dem Raum, solange mich die Kamera noch sieht. Ja, ja. Also ich kann halt schon einen Schritt nach rechts gehen oder einen Schritt nach links oder nach vorne oder zurück. So ein bisschen Spielraum habe ich. Das wusste ich gar nicht zuerst, dass das bei der PlayStation so ist. Genau, also ich bin immer in so einem ganz kleinen Raum und habe dann ein bisschen zu vergleichbar auch mit The Room auf iOS und habe dann diesen kleinen Raum, wo ich eben die Welt manipulieren kann und kann dann zu einem anderen Spot auch hüpfen. Ja. Und also ich muss eigentlich von allen Spielen, die wir, und ich werde jetzt dann noch ein paar nennen, die wir gespielt haben, Batman Arkham VR war eigentlich das Tollste an der ganzen Sache. Du ziehst natürlich erstmal dann deine Batman-Rüstung an und so, und aber du bist dann halt plötzlich Batman und du hast plötzlich zwei Hände und die Steuerung funktioniert erstaunlich gut. Also das in Sync zu halten mit deinen Händen. Und auch diese Move-Controller haben ja auch diese Greifbewegung, die dann total natürlich sich, weil du hinten eben so ein Button hast. So ein Trigger. Wenn du, ja genau, also wenn du deine Hand greifst, dann greift er eben auch im Spielfeld. Und das ist auch total lustig, in Batman stehst du dann vor einem Spiegel und siehst dich halt selber als Batman und siehst, wie der genau deine Bewegungen macht. Und dann kannst du mit den Händen auch noch so ein bisschen tanzen und so. Also sehr, sehr, sehr cool. Und es macht einfach unglaublich Spaß, Objekte direkt zu manipulieren. Also das, was man so als Erkenntnis auch bei The Room auf dem iPad hatte, ach, wie toll ist es, plötzlich direkt Sachen zu manipulieren, ist da halt dann plötzlich 3D. Ja. Und du greifst dann das Objekt, du schmeißt deinen Batarang weg, du drückst einen Knopf, du drehst einen Schlüssel, du öffnest eine Türklinke, indem du einfach die Bewegung machst, die du machen würdest, wenn du eine Türklinke runterdrückst. Das war, fand ich, unglaublich beeindruckend. Hat super viel Spaß gemacht, ist relativ kurz, kostet, glaube ich, 20 Euro, hat sich aber wie lange echt gelohnt. Spielt man da dran? Eine Stunde bis zwei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Du kannst es dann nochmal spielen, dann sind noch so Zusatzrätsel drin. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, in dieser Welt sich zu bewegen. Sie haben ein paar sehr nette Gimmicks eingebaut, die eben auch das VR nochmal zum Scheinen bringen. Also das war wirklich ein interessantes Erlebnis und das war auch das Spiel, wo ich danach gesagt habe, genau diese Art von Spiel will ich jetzt ganz viele spielen. Also ja, tolles Ding und auf jeden Fall die Move-Controller sich holen, weil es ist was anderes. Ja. Was kosten die? Weißt du das gerade? Die waren gar nicht so teuer. Irgendwas 30 Euro plus minus 20. Cool. Also eher plus als minus, aber gut. Mit Move-Controllern konnte man auch... Move-Controller, zwei Stück, 90 Euro. What? Okay, wir haben Gebrauchte gekauft. Ja. Und ja, scheiß drauf. haben wunderbar funktioniert. Okay, 90 Euro kosten die? Interessant. Also das sind halt dann zwei Stück, ja. Also das Stück. Ja, es waren jetzt zwei Stück Euro. Für die PS4. Und da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, ja gut. Andere verkacken es halt auch. Wenn ich es jetzt richtig beobachtet habe, aber ich glaube, ich habe recht, die hatten halt Mini-USB und die PlayStation hat Micro-USB. Ah. Ah. Obwohl das die PlayStation 4 Move-Controller sind. Ja. Also kannst nicht das, was du, das Kabel, was du in deinem Controller drin stecken hast, dann benutzen, um die Move-Controller aufzuladen. Ach, ja. Nun ja. Okay. Letzte Woche hatte ich erwähnt Wayward Sky, das kann man auch mit den Move-Controllern spielen und hat dann auch nochmal eine ganz andere Qualität. Es ist ganz interessant, weil es so eine Mischung ist zwischen Szenen, wo ich selber so agiere wie in Batman, die sehr viel Spaß machen, aber da leider ein bisschen zu kurz sind. Und so einer Draufsicht, so ein, als würde ich so auf einen Tisch gucken mit so einer Miniaturlandschaft, die da gebaut ist und dann meine Figuren hin und her schicken, um Adventure-mäßig was zu machen. Und da geht's halt hauptsächlich darum, Türen zu öffnen und so. Die Rätsel sind jetzt nicht sehr anspruchsvoll oder spannend. Das fand ich ganz okay, war jetzt nicht der super, super tolle Titel, aber war ganz süß. Dann haben wir Job Simulator uns geholt. Was prinzipiell auch großartig ist, du hast halt vier verschiedene Jobs, die du simulieren kannst. Einmal Küchenchef, einmal arbeitest du in einem Laden, einmal in einem Büro und einmal in einer Autowerkstatt. Und das Schöne ist halt, du stehst dann in dieser Küchenzeile, kannst nach links den Kühlschrank aufmachen, nach rechts hast du so eine Kochplatte und so weiter und machst halt alles wirklich mit den Händen. Und das macht an sich einfach total Spaß. Das macht halt also sehr viel Spaß, zuzugucken. Ja, ich kann mir da auch, das fand ich bei Batman total krass, weil du ja Sounds machst, wenn ich den Knopf drücke und so. Und dann habe ich Aga dazu geguckt beim Spielen und dann fasst sie so in die Luft, macht die Bewegung, als würde sie den Knopf drücken und dann kommt plötzlich dieses Klick von dem Knopf. Das ist total irre, sich das anzugucken. Ja. Weil du denkst dir, wo steht die da jetzt gerade? Es wirkt so echt, also selbst wenn du nicht auf dem Bildschirm schaust. Ja, und bei Job Simulator ist es halt auch so, das fand ich schon sehr, sehr, ich kann mir da auch einen Ersatz für mein Wii-Board vorstellen, wo ich ein bisschen Sport mache. Oh. was ich sehr schade fand an Job Simulator ist, es ist halt, du kriegst so 20 Aufgaben, bediene einen Kunden, brate einen Hotdog, gib ihm ein Eis, gib ihm einen Lottoschein und so weiter. Aber leider gibt's überhaupt kein Bewertungssystem. Also du kannst die Aufgaben nicht gut oder schlecht machen. In dem Sinne. Und du kannst auch nicht auf Zeit spielen oder so. was ich sehr traurig fand. Ich dachte, das wäre das Tutorial gewesen und danach kommt so der, hey, ich versuche jetzt ein besonders guter Shop-Angestellter zu sein, meine Kunden besonders schnell zu bedienen und korrekt. Also halt ein bisschen Spiel. Ja. Und es war so super traurig, weil sie haben alles gemacht, damit dieses Spiel eben machbar wäre, aber das Spiel dann nicht implementiert. Verstehe. Also es ist quasi nicht gamified. Also du hast dann diese 20 Tutorial-Aufgaben durchgemacht und dann war es halt aus. Oh, da war ich aber echt traurig. Also wie gesagt, wir hatten gleich schon mal, hatten wir hier schon mal drüber gesprochen, Papers, Please würde sich da super eignen. Mhm. Ein Spiel, das physisch zu machen. Kann ich mir aber auch so von der Story her total bedrückend und krass vorstellen. Papers, Please VR ist eigentlich so, ja, also und das hat sich total geändert. Ich habe plötzlich ganz andere Spiele auf dem Schirm, wo ich sagen würde, die sind super für VR. Was es übrigens gibt, ist Keep Talking and Nobody Explodes. Ja. Habe ich mir jetzt aber nicht nochmal geholt, weil das habe ich jetzt schon in 2D. Oh. Dann haben wir noch Super Hypercube die Demo gespielt. Yes. Ich habe kaum ein Spiel gesehen, was so hübsch ist in 3D. Vor allem hat mir gefallen, du siehst den Controller in 3D nachgebildet in so einer Tron-Ästhetik. Das ist so gut. Und der bewegt sich halt genauso wie du ihn bewegst. Mhm. Also total cool, abgefahren. Ja. Das Spiel selber, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht gekickt. Das fand ich relativ schnell, relativ, ja, ist halt so ein Tetris-Ding. Ja, wenn man halt so, also man kann darauf hängen bleiben, wenn man halt so Tetris gefährdet ist, so ging es mir, aber ich kann auch nachvollziehen, dass es einen dann nicht so kickt. Da muss ich aber echt sagen, und das sage ich echt selten, da hat mich der Preis dann abgeschreckt. Mhm. Weil für ein Tetris wollte ich jetzt nicht, wie viel kostet es, $20 oder $30? Das ist, glaube ich, ein Vollpreistitel. Also das ist, glaube ich, sogar 40 oder so. Na, 40 war es nicht. Also 30 dann. Kann sein. Schätze ich. Nee, also dafür war es mir zu wenig Saft. Hm. Aber optisch super. Also ladet euch die Demo runter, wenn ihr eine PS4 habt und VR. Und dann noch zu zwei Titeln, die total versagt haben. Nämlich hier They Lie und The Assembly. Und die machen halt mehr oder weniger das, was ich eigentlich erwartet hatte, was mich in VR kicken wird, nämlich durch die Gegend rennen. Und die haben keine Move-Controller Bedienung und ich bin mittlerweile süchtig danach. Also ohne will ich fast gar nicht mehr spielen in VR. Ja, und du latscht halt da durch die Gegend, dir wird sofort schlecht. Also je nach Veranlagung und es ist halt, nee, das ist nicht das, was VR für mich interessant macht. Ja. Ja. Was Martin bei mir übrigens auch gar nicht funktioniert hat, war Eve Valkyrie. Oh. Das war mir, also ich habe nur die Demos gespielt und damals bei dir und das war mir zu schwierig. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es Spaß macht, da rumzumachen und ich schieße jetzt Raumstiefel ab, sondern die waren immer irgendwie und winzig klein und ich hätte da gerne eher den Schwierigkeitsgrad von No Man's Sky gehabt, was den Raumschiffkampf angeht. Das Eve Valkyrie, war das, was wir gemeinsam probiert haben? Ja, genau, bei Martin. Interessant, weil das fand ich nämlich genau angenehm. Ja. Ich fand es fast ein bisschen simpel von der Bedienung her, also so Waffenkonfiguration und pipapo, unterschiedliche Raketen, was man so von Wing Commander kennt, wären noch nett, aber es ist nur so eine Demo und ich fand das für ein Weltraumballereispiel in VR, fand ich das genau richtig, lustigerweise. Also es kann sein, dass das an der Demo liegt, weil die Demoszene gibt wirklich nicht viel her, die du auf der PlayStation hast. Mhm. Du siehst halt deine Feinde kaum und die ist sofort zu Ende nach einer Minute oder so. Mhm. Ich habe mir das eher so wie bei Star Wars 4 vorgestellt, so die Endschlacht, wo du durch den Kanal liegst, wo du halt so 2, 3 Gegner hast und na eigentlich so wie beim ersten Wing Commander, wo du halt mehrere Gegner hast und die musst du fertig machen und die sind nicht sofort weg und es sind nicht noch 15 Frachter neben dir und so. Das war mir alles zu viel, muss ich sagen. Ich denke, das ist halt so ein bisschen auch für die Leute, die halt zum Beispiel X-Wing versus TIE Fighter oder so gespielt haben und gewohnt sind. Und dann ist man halt auch eher gewillt, irgendwie erstmal 5 Minuten hinter irgendwas herzufliegen, bevor man dann tatsächlich was trifft. aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man so diese Art von Spiel, diese Dogfight-Simulationen von damals nicht so kennt, dann ist das schon auch einfach, dann kriegt es nicht zu genug. Ja. Naja, ich mochte das erste Wing Commander einfach auch unglaublich gern, so mit diesem Partner rausfliegen und Wing Commander. Sich dann austauschen so gut. Und so. Ja, naja. Aber ich will gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das Eve Valkyrie war nicht so mein Ding. Mhm. Kann man ja auch als Demo ausprobieren. Genau. Ansonsten fand ich es doch, muss ich nochmal sagen, ein bisschen dünn, was es so gab. Ich bin gespannt, es kommt ja demnächst so ein Star Trek Brückensimulator raus. Was das wohl sein wird. Und das soll wohl auch ganz gut sein, ja. Energie. Und dann darfst du mit deinem Handschuh Hebel nach vorne tun. Fertig. Quasi Space Team nur in VR. Ja. Gut, wir behalten das im Auge. Aber bis dahin haben wir jetzt auch noch 2D-Empfehlungen. Man muss fast sagen, 1D-Empfehlung im nächsten Fall. es geht nämlich um Giallo Giallo. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, weil das glaube mehrmals ganz oft schon über die letzten 4 Jahre oder so quasi Dauergast auf diversen Amazes war. Ja. Aber jetzt gibt es das Ding tatsächlich auch zum selber Spielen zu Hause. Es wird immer noch als Early Access verkauft hier, aber man kann es jetzt tatsächlich auf Steam sich runterladen und kaufen. Mhm. Und was es ist, ist so eine Art Tron Bicycle Race. Nur, dass man nicht in die Wände reinfahren kann und dass man quasi mit ganz vielen anderen Gegenspielern durch eine Landschaft langsam auf ein Ziel zusteuert und je nachdem, über welche Flächen man sich bewegt, ist man schneller oder langsamer. Und das ist sehr lustig und macht Spaß. Ich mag es immer noch sehr, sehr gerne, hab's aber immer auf so Messen gespielt, also meistens auf der Maze. wofür sich's halt auch super eignet, halt da, wo mehrere Leute zusammenkommen auf einer Party oder so. Ja. Also so ein klassisches. Das ist absolut ein Partyspiel. Ja. Klassisches Couch-Local-Koop-Spiel. Ja. Und ich glaube, da funktioniert es auch am besten. Ja, und je mehr Leute, umso besser. Es ist auch, ich muss sagen, für mich ist es irgendwie das Konzept cooler als das Spiel zu spielen, weil ich unglaublich schlecht drin bin. aber es ist tatsächlich so, ich würde sagen, ab 4, 5 Leuten fängt es an, so lustig chaotisch zu sein, dass es einfach Spaß macht. Und das ist so der Reiz an diesen Partyspielen, dass selten einer total übermächtig ist, weil einfach so viele Leute mitspielen und dass es immer lustiges Chaos gibt und dass damit jeder genug Zufall hat, dass er da rauskommt, on top rauskommt. Es hat eine recht große Komplexität, was die ganzen Power-Ups angeht, weil du kannst unglaublich viele verschiedene Waffen und sonst was haben. Und da ist die Lernkurve schon so ein bisschen lang, weil wenn du die ganzen Power-Ups falsch einsetzt, dann kannst du dir auch gut selber den Weg verbauen und dich selber abschießen. Aber das auch das gehört irgendwie dazu. Ja. Also guckt euch da vielleicht mein Video an, ob euch das reizt. Es hat so eine Retro-Classic-Gaming-Optik ein bisschen, aber es hat irgendwie total ein total schönes Local-Multiplayer-Spiel. Ja, das nächste auf der Liste ist eine Empfehlung für alle, die jetzt nicht schon das neue MacBook Pro bestellt haben und dementsprechend nicht total einfach über den Touchbar Emojis tippen können. Namentlich handelt es sich um Rocket und Rocket ist ein kleines Freeware-Tool, was es einem erlaubt, überall im ganzen Betriebssystem, so wie man in Slack auch Emojis triggern kann, Emojis zu triggern. Das heißt, man tippt Doppelpunkt Thumbs Up zum Beispiel und das wird dann schon bei TH autocompleted und angezeigt und es poppt quasi so ein kleines Kontextmenü auf und dann kann man gleich auswählen, welchen Emoji man möchte und kann das schnell einfügen. Mhm. Rocket kann außerdem noch animierte GIFs auch über diesen Shortcut, also dann kannst du auch irgendwie Doppelpunkt Mind Blown zum Beispiel irgendwie tippen und kannst du den Mindblown Guy irgendwie einfügen gleich. es ist ein sehr schönes Tool und gerade wenn man nicht immer dieses Shift-Command-Leerzeichen-Menü benutzen will, dann geht einem das sehr viel einfacher von der Hand, das zu benutzen, um ihm Emojis zu tippen. Ja. Hm. Ja, schön. Ansonsten, das habe ich vor ein paar Monaten rausgefunden, kannst du Apfel-Control-Leertaste drücken. Genau. Dann poppt so ein kleines, Emoji-Palette auf. Genau. Aber bei mir frisst die sich manchmal auch. Also so, wenn das bei euch auch so ist, dann ist Rocket vielleicht tatsächlich eine gute Idee. Die fühlt sich halt so vergleichsweise immer ein bisschen sluggy an. Also die muss mal nachladen und es fühlt sich immer so ein bisschen clunky an. Und Rocket fühlt sich da schneller an. Aber ja, wie gesagt, jetzt der neue offizielle Apple-Weg ist ja sowieso die Touchbar und dass man einfach Pumpkin tippt und dann auf Pumpkin drückt. Mhm. Und ja, aber bis dahin ist Rocket auch noch eine schöne Sache. Gut, und als letztes habe ich hier The Bug Butcher. Genau. Ein Spiel, was auf Steam lange auf Early Access gab. Ich glaube, da ist jetzt auch erschienen. Mhm. Ich habe so viel VR gespielt, dass ich es mir tatsächlich jetzt auf iOS noch nicht geholt habe. Mhm. Da ist es jetzt letzte Woche rausgekommen. Ist ein Pang oder Peng-Klon, wer das Spiel kennt. Also ich nicht. Du schießt von unten nach oben. Bei Peng waren es so Bälle oder Super Peng. So Bälle und ab. Und wenn du einen Ball triffst, dann teilt er sich in zwei Bälle und die hüpfen immer so auf und ab. Oh. Und musst halt alle Bälle abschießen. Ein Level. Und reist durch die ganze Welt so gegen Peng. Und da bist du halt der Bug-Butcher und musst halt Bugs anschießen und klein machen. Mhm. Super schön animiert, die ganze Sache. Mhm. Gibt's jetzt auf iOS. Schaut's euch mal an auf iOS. Ich hab's noch nicht ausprobiert, sondern bloß die Steam-Version und fand's auch sehr lustig. Cool. Ja. Und das war's im Prinzip dann auch schon mit unseren Empfehlungen für diese Woche. Schon, ja. Kurze Folge. Nur eine Stunde und 36 Minuten. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir jammern, wie schlimm Apple ist. Doomed. Tschüss. Doomed. Sorry.